Tatort Krankenhaus. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Marie-Claire Loeyack-Wieders. Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2008. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort. Verzweifelte Eltern bitten Patrick Reich, Privatdetektiv, in einer scheinbar ausweglosen Situation um Hilfe. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Beate Selig, Mutter. Sie versteht die Welt nicht mehr. Amadeus Selig, Vater. Er möchte ein zweites Kind, aber Felicitas Selig, Tochter. Sie ist behindert. Dr. Hilde Fresenius, ärztliche Leiterin eines Labors. Sie verkündet den Eheleuten Selig eine schockierende Nachricht. Rosa Storch, Hebamme. Sie könnte ein Geheimnis lüften. Susi Schweiger, Yvonne Propfen, Gudrun Schuld, Ronja Räuber. Frauen, die zur gleichen Zeit wie Beate entbunden haben. Eine von ihnen hat große Schuld auf sich geladen. Patrick Reich, Privatdetektiv. Er ermittelt. Constanze Zeigen, Freundin von Beate und Lebensgefährtin von Patrick. Sie hegt einen schweren Verdacht. Kapitel 1. Schatz, ich liebe dich. Amadeus, ich liebe dich auch. Zärtlich küsst Amadeus seine Frau erst auf die Augen, dann auf die Stirn. Sie umarmen sich. Es ist unangenehm warm. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Kassel leidet unter der großen Hitze. So heiß war es im August schon lange nicht mehr. Es ist 20 Uhr und immer noch schwül. Die Fenster sind offen. Der Lärm des Verkehrs kommt bis in die Wohnung hinein. Die holländische Straße findet auch in Ferienzeiten keine Ruhe. Was würdest du... Amadeus beendet seinen Satz nicht, denn die dreijährige Tochter Felicitas ist aufgewacht und schreit. Besorgt geht die Mutter in das Kinderzimmer. Beate nimmt ihr Kind in die Arme und sagt ihr ein paar Worte ins Ohr. Das Kind wird ruhiger. Nach einer Weile schläft es ein. Die Mutter geht ins Wohnzimmer zurück. Beate hat ihren Beruf aufgegeben, um sich besser um die Tochter kümmern zu können. Die Geburt war nicht einfach. Felicitas kam mit einer Behinderung auf die Welt. So, hier bin ich wieder. Felicitas ist eingeschlafen. Du wolltest mir eben etwas sagen? Ja, aber ich traue mich nicht. Na los. Sie setzt sich ganz dicht neben ihren Mann. Gut, also, naja, wo soll ich beginnen? Ich höre dir zu. Was würdest du von einem kleinen Bruder oder einer kleinen Schwester für Felicitas halten? Beate antwortet sofort. Ja, warum nicht? Aber da gibt es doch einige Risiken, meinst du nicht auch? Weißt du, wir sollten unbedingt auf Nummer sicher gehen. Lass uns einen genetischen Test machen. Fragend sieht sie ihren Mann an. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Felicitas schläft. Ihr Atem ist gleichmäßig. Der Babysitter ist gerade angekommen. Amadeus und Beate verlassen Arm in Arm das Haus. Sie wollen in der Innenstadt die Atmosphäre genießen, da gerade die wichtigste Ausstellung der Gegenwartskunst, die Documenta, stattfindet. Kurze Zeit später kann man sie nicht mehr von den Touristen unterscheiden. Die Documenta-Besucher laufen durch die Stadt, gehen in Ausstellungen, treffen sich in Gruppen vor dem Friderizianum auf dem Friedrichsplatz, diskutieren, rauchen und trinken kühle Getränke. Kapitel 2. Das Ehepaar Selig wartet im Labor darauf, aufgerufen zu werden. Drei Personen sind noch vor ihnen dran. Um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben, blättern sie in Zeitschriften, ohne wirklich zu lesen. Dazu fehlt ihnen die innere Ruhe. Nach etwa 20 Minuten öffnet sich langsam die weiße dicke Tür, die zur Praxis führt. »Sind Sie Frau und Herr Selig?« »Ja«, antwortet leise Beate. »Guten Tag, ich bin Dr. Fresenius, die Leiterin dieses Labors. Ich habe die Untersuchungen durchgeführt. Bitte kommen Sie mit mir. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten.« Ihre Stimme klingt ernst. Mit einer einladenden Armbewegung bittet sie das Ehepaar in das Sprechzimmer. Fragend schauen sie Dr. Fresenius an, die den Blick sofort richtig interpretiert. »Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen«, beruhigt die Ärztin das Ehepaar. »Sie können problemlos Kinder bekommen, wenn doch nur alle unsere Patienten so gesund wären wie Sie.« Freundlich lächelt Dr. Fresenius das Ehepaar an. Liebevoll drückt Amadeus die Hand seiner Frau. Ein Stein ist ihnen vom Herzen gefallen. Keine Spur mehr von Unsicherheit, Zweifel, Angst. Nur Freude, reine Freude. »Danke, vielen Dank. Wir sind wirklich sehr erleichtert«, sagt Beate erfreut. »Bitte, bitte, ich habe nur meine Arbeit gemacht.« Nach einer kleinen Pause fährt Dr. Fresenius fort. »Es gibt aber, wie soll ich sagen, es gibt einige Unstimmigkeiten, Dissonanzen. Ich kann mir das nicht erklären.« Dr. Fresenius fühlt sich nicht gut in ihrer Rolle. Sie spricht Amadeus Selig direkt an. »Herr Selig, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Ihre DNA stimmt nicht mit der Ihrer Tochter überein.« »Was heißt das? Ich verstehe nicht«, fragt Beate erstaunt. Sie traut ihren Ohren nicht. »Das bedeutet, Ihr Mann kann in keinem Fall der biologische Vater Ihrer Tochter sein. Das ist aber leider noch nicht alles«, fügt Dr. Fresenius nach einer kleinen Pause hinzu. »Ihnen, liebe Frau Selig, muss ich auch noch etwas sagen, was Sie sicher sehr überraschen wird. Es ist so, dass...« Amadeus unterbricht die Ärztin. Er ist wütend. »Nein, kein Wort mehr! Seien Sie still! Ich habe verstanden! Seien Sie endlich still!« »Herr Selig, es tut mir wirklich leid für Sie, aber da ist noch was zu sagen, nämlich...« Amadeus Selig lässt die Ärztin nicht zu Wort kommen. »Mir reicht's! Ich will nichts mehr hören! Ich habe die Nase gestrichen voll!« Amadeus wendet sich seiner Frau zu und sagt ihr plötzlich voller Hass: »Du liebst mich? Und ich glaube dir. Ich wollte noch ein Kind von dir haben. Und du? Du wolltest einen genetischen Test machen. Wie kannst du es wagen?« Amadeus redet, ohne Luft zu holen. Er ist wütend aufgestanden, rot im Gesicht. Er zittert am ganzen Körper. Er versucht, ein Fenster zu öffnen, ohne Erfolg, was ihn noch wütender macht. »Herr Selig, ich bitte Sie dringend, nicht so mit Ihrer Frau zu sprechen. Setzen Sie sich wieder hin und beruhigen Sie sich«, sagt Dr. Fresenius energisch. »Ich muss Ihnen nämlich noch etwas außerordentlich Wichtiges sagen. Hören Sie bitte ganz genau zu.« Beate versucht, ihren Mann zu beruhigen, obwohl sie selbst die Welt nicht mehr versteht. »Die Analysen sind nicht endgültig. Möglicherweise...« Ihre Stimme klingt müde. »Na klar, meine Frau gibt mir zu verstehen, dass ich der einzige Mann in ihrem Leben bin und dass ihre Tests falsch sind.« »Nein, Herr Selig, das ist nicht der Fall. Wir haben die Testergebnisse mehrmals überprüft. Sie sind korrekt. Mir ist so etwas während meiner ganzen Karriere noch nie passiert. Reden wir in Ruhe über das Testergebnis. Dr. Fresenius hat aufgehört zu sprechen. Amadeus nutzt die Pause. Sie hören also zum ersten Mal in Ihrem Berufsleben, dass eine Frau ihren Mann betrügt? Ich muss schon sagen, Sie halten mich wohl für einen Idioten. Herr Selig, lassen Sie mich ausreden. Die Ärztin wendet sich Beate zu. Frau Selig, bleiben wenigstens Sie vernünftig. Und hören Sie mir jetzt bitte sehr aufmerksam zu. Kapitel 3. Beate will schreien, doch sie beherrscht sich. Die Resultate sind falsch. Sie müssen falsch sein. Etwas anderes ist nicht möglich. Ich habe meinen Mann nie betrogen. Nie. Wir leben seit 10 Jahren zusammen. Ich liebe ihn. Ich sehe an ihrer Reaktion, dass sie ihren Mann lieben. Aber auch an seiner, dass er sie liebt. Das ist schön zu sehen. Paare wie Sie werden in der heutigen Zeit immer seltener. Aha, in Ihren Augen ist alles selten. Die Paare, die sich lieben, die Paare, die sich gegenseitig betrügen. Unglaublich. Sagen Sie mir, was normal ist, sagt Amadeus. Es gehört nicht zu meinen professionellen Kompetenzen, Normalität zu definieren. Erlauben Sie mir, an Ihren Kompetenzen zu zweifeln. Und erlauben Sie mir ebenfalls zu gehen. Ich vermute, es ist mal wieder ein sehr seltener Fall. Ein betrogener Ehemann verlässt Ihr Büro, verletzt und tief traurig, bemerkt Amadeus. Beate steht auf, stellt sich vor die Tür und sagt: Es muss einen Fehler geben. Glaub mir, mein Schatz. Ich weiß nicht welcher, aber da ist einer. Ich hatte nie einen Geliebten, nie ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Glaub mir, Felicitas ist genauso sicher deine Tochter wie meine. Das ist es ja gerade was, sagt Dr. Hilde Fresenius. Sie wollen uns sagen, natürlich ist dies wieder ein sehr, sehr seltener Fall, dass meine Frau nicht die Mutter von Felicitas ist, bemerkt Amadeus erneut. Genau das ist es. Die Analysen sind klar. Ihre Frau ist nicht die Mutter von Felicitas. Das müssen Sie mir erst einmal erklären, sagt Beate. Sie nimmt sichtbar ihre ganze Kraft zusammen, um nicht die Kontrolle über sich zu verlieren. Weder Ihre DNA noch die Ihres Mannes stimmt mit der von Felicitas überein. Wir haben nochmal Kontrollanalysen durchgeführt. Es ist eine wissenschaftliche Feststellung. Sie sind nicht die biologischen Eltern Ihrer Tochter. Das ist unmöglich, schreien beide Eltern im Chor. Nein, eigentlich doch, stottert Dr. Fresenius. Alle drei stehen vor der Tür, die zum Wartezimmer führt. Ich rate Ihnen dringend, zu Ihrem Hausarzt zu gehen oder zu einem Therapeuten. Sie brauchen jemanden, der Sie in dieser schwierigen Situation begleitet. Aber bitte vergessen Sie niemals. Erstens, die Eltern eines Kindes sind diejenigen, die es lieben und aufziehen. Und zweitens gibt es überhaupt kein Problem, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Dr. Hilde Fresenius reicht zuerst Beate und dann Amadeus die Hand. Auf Wiedersehen und alles Gute. Wortlos verlässt das Ehepaar das Labor. Kapitel 4. Beate und Amadeus fahren mit der Straßenbahn nach Hause. Die Linie 5 fährt an der Neuen Galerie und am Brüder-Grimm-Museum vorbei. Beate weint still. Amadeus beginnt allmählich zu verstehen, was sich wenige Minuten zuvor ereignet hat. Seit 10 Jahren führen sie eine glückliche Ehe. Intensiv haben sie über ein Kind nachgedacht. Sie haben hin und her gerechnet und sich für ein Kind entschieden. Die Schwangerschaft verlief ohne Probleme. Sie erfreuten sich an ihrem Glück. Nicht ohne Grund entschieden sie sich für die Vornamen Felicitas oder, falls es ein Junge würde, Felix. Und dann der Schock. Die Straßenbahn ist voll. Kunstinteressierte Touristen, Koreaner, Franzosen, Engländer, Holländer, Japaner. Sie blättern im Stadtplan von Kassel, erzählen, in welchen Ausstellungen sie waren. Sie reden über besonders schöne Ausflüge und planen die nächsten Tage. Nein! Schreit Amadeus auf. Sein Schrei unterbricht für kurze Zeit die Unterhaltungen der Fahrgäste, die ihn verwundert ansehen. Haltestelle Mombachstraße, Scheidemannhaus. Beate und Amadeus steigen aus. Wenige Minuten später betreten sie ihre Wohnung. Hören wir auf, nur an uns zu denken. Felicitas braucht unsere ganze Aufmerksamkeit und Liebe und unsere Kraft. Du hast recht, Beate. Und wir brauchen unsere Tochter. Entschuldige bitte. Ich habe vorhin die Nerven verloren. Was können wir jetzt tun? Ich bin total ratlos. Wie können wir ihre richtigen Eltern finden? Amadeus fügt schnell hinzu: Verzeih, Beate, die richtigen, die wirklichen Eltern sind wir. Ich wollte sagen, die biologischen Eltern. Und wie können wir unsere, hörst du, unsere Tochter finden? Wer kann uns dabei helfen? Ich habe eine Freundin. Sie wird uns bestimmt einen Rat geben können, schlägt Beate vor. Wer ist das? Sie heißt Konstanze Zeigen. Ich kenne sie seit meiner Jugendzeit. Sie macht zurzeit im Rathaus ein Praktikum. Was für uns besonders interessant ist, ihr Freund ist Privatdetektiv. Was meinst du? Beates Stimme zittert. Sie beginnt zu weinen. Kapitel 5. Beate öffnet die Tür. Hallo, Konstanze. Die Freundinnen begrüßen sich herzlich. Lieb, dass du gekommen bist. Möchtest du etwas trinken? Ein Glas Mineralwasser, bitte, sagt Konstanze. Sie nehmen im Wohnzimmer Platz. Felicitas liegt auf dem Boden. Sie ist voll und ganz mit ihrem Spielzeug beschäftigt. Konstanze streichelt ihr den Arm und spricht mit ihr. Felicitas lächelt. Ich liebe Kinder, aber Patrick kann sich nicht so recht entscheiden. Sag mal, wie hast du deinen Freund kennengelernt? Durch Zufall. Wir haben gemeinsam einen Französischkurs in der Volkshochschule besucht. Dass du mit einem Privatdetektiv zusammenlebst, wie aufregend! Ja, aber es ist nicht immer einfach. Er kommt zu unregelmäßigen Zeiten nach Hause. Oft habe ich Angst um ihn. Aber lass uns über dich sprechen. Konstanze, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wir haben gerade erfahren, dass wir nicht die leiblichen Eltern von Felicitas sind. Das habe ich dir schon am Telefon gesagt. Wer ist unsere leibliche Tochter? Woher kommt Felicitas? Was ist passiert? Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich wage es kaum zu sagen, aber ich denke, da muss es eine kriminelle Handlung gegeben haben. Erstatte Anzeige bei der Polizei. Das ist am einfachsten. Oh nein, ich will keinen Skandal. Kann ich mit Patrick darüber sprechen? Klar, antwortet Konstanze. Kapitel 6. Das ist furchtbar, was Beate passiert ist, empört sich Konstanze. Es hat sicherlich ein massives Problem in der Klinik gegeben, denkt Patrick Reich laut. Wie kann man das herausfinden? Also, als erstes muss Beate die Hebamme finden. Dann nach Möglichkeit die anderen Frauen. Welche anderen Frauen? Die am selben Tag ein Kind bekommen haben. In welchem Krankenhaus hat deine Freundin gelegen? In einer Privatklinik. Welche, weiß ich nicht mehr. Und das, obwohl ich sie dort ziemlich bald nach der Geburt besucht habe. Naja, das alles wird nicht einfach sein. Und die Hebamme kann sich hinter ihrem Berufsgeheimnis verstecken. Vielleicht werden wir so gut wie nichts erfahren. Einige Tage später ruft Beate Patrick Reich an. Hallo, Herr Reich, ich bin es, Beate. Ich erinnere mich an den Namen der Hebamme. Sie heißt Rosa Storch. Aber die Privatklinik gibt es nicht mehr. Sie hat vor 2 Jahren geschlossen. An der Stelle der Klinik steht heute ein Fitnesscenter. Und noch was. Ich habe herausbekommen, dass einige ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt im Sophienkrankenhaus arbeiten. Ich bin dort hingegangen und habe jemand getroffen, der noch mit Rosa Storch in Kontakt steht. Ich fände es gut, wenn wir uns treffen würden. Geht das? Ja, morgen Abend. Sagen wir gegen 18 Uhr. Passt Ihnen die Zeit? Sehr gut. Bis morgen also. Grüßen Sie bitte Konstanze. Und nochmals vielen Dank. Kapitel 7. Beate und Felicitas gehen zu Patrick. Er hat ein Büro im Victoria-Hochhaus in der Fünffensterstraße. Der Raum spiegelt die Person des Detektivs wider. Einfach und praktisch, mit einer persönlichen Note. Poster von Max und Moritz in Übergröße. Patrick, ein 32-jähriger, fröhlicher Mann, betrachtet Beate mit seinen grünblauen Augen. Beate bewundert seinen Schnurrbart und seine Fliege. Sie ist auffällig rot. Hallo Beate, ich schlage vor, dass wir uns duzen. Konstanze hat mir viel von euch und eurer Tochter erzählt. Bitte, nimm Platz. Sie setzt sich. Moment, ich stecke mir eine Zigarette in den Mund, weil ich nicht mehr rauche. Verstehst du? Überhaupt nicht, antwortet Beate. Ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen, wegen Konstanze. Deshalb zünde ich sie nicht an, sondern tue nur so, als ob. Verstehe, sagt Beate, die gerade nichts versteht. Sie fängt an zu erzählen. Patrick hört Beate aufmerksam zu. So, vier Frauen haben am selben Tag wie ich im selben Krankenhaus ein Kind zur Welt gebracht. Ich kenne sie, weil wir uns nach der Geburt getroffen haben. Wir sind alle ungefähr gleich alt, bis auf Ronja Räuber, die viel älter ist. Ihre Schwangerschaft war nicht leicht. Sie hat einen kleinen Eddie bekommen. Ach ja? Patrick schaut von seinen Notizen auf und zieht die Augenbrauen hoch. Erinnerst du dich noch an etwas anderes? Überlege gut. Das kleinste Detail kann wichtig sein. Felicitas schläft in den Armen ihrer Mutter. Patrick beobachtet sie. Er wird nachdenklich und schließlich traurig. Arme Familie. Gut, dass Felicitas noch zu klein ist, um das Gespräch zu verstehen. Er prüft, ob seine Fliege richtig sitzt. Perfekt. Er verschränkt die Arme hinter seinem Kopf. Ein Tick, wenn er nachdenkt. Beate unterbricht ihn in seinen Gedanken. Ich habe Gerüchte über die Hebamme gehört. Was für Gerüchte? Sie hatte einen sehr schlechten Ruf. Alkohol und Drogen. Erzähl, ermutigt Patrick Beate. Glaubst du, dass es einen Zusammenhang zwischen ihr und Felicitas gibt? Konstanze hat von einer kriminellen Handlung gesprochen. Was denkst du? Sagt Patrick und behält seine Gedanken für sich. Kapitel 8. Liebe Gudrun, liebe Ronja, liebe Yvonne, liebe Susi, seit unserer Zeit in der Klinik haben wir uns völlig aus den Augen verloren. Eigentlich schade. Wir hatten ja damals verabredet, uns eines Tages wiederzusehen. Was ist aus euren Babys geworden? Wie haben sie sich entwickelt? Ich stelle mir ein Treffen interessant vor. Deshalb möchte ich euch an einem Nachmittag zu Kaffee und Kuchen bei mir einladen. Natürlich mit den Kindern. Was haltet ihr von meinem Vorschlag? So beginnt der Brief, den Beate den vier Frauen geschickt hat, die am selben Tag wie sie selbst in der Privatklinik ein Kind zur Welt gebracht haben. Es war nicht einfach, die Adressen der Mütter herauszufinden. Beate wartet mit Spannung auf deren Reaktion. Werden sie die Einladung annehmen oder aus gutem Grund den Brief ignorieren? Einige Tage später erhält Beate drei Zusagen. Eine Mutter hat nicht geantwortet. Der Tag des Besuchs ist gekommen. Beate hat alles gut vorbereitet. Konstanze unterstützt ihre Freundin praktisch und moralisch. Die Nervosität von Beate ist spürbar. Hat eines der Kinder Ähnlichkeit mit ihr oder mit ihrem Mann? Wie wird sie selbst darauf reagieren? Das Treffen verläuft überraschend gut. Die Mütter genießen Kaffee und Kuchen und die Kinder trinken Säfte. Konstanze ist eine aufmerksame Beobachterin. Ihre Augen sind überall. Die Kinder mögen sie. Konstanze kümmert sich besonders um Melanie, Yvonnes Tochter. Sie spielt mit ihr Friseur. Beate hat Sektgläser auf den Tisch gestellt. Sie schlägt mit einer Kuchengabel gegen ihr Glas und bittet um Aufmerksamkeit. Sie ist aufgeregt und versucht, sich selbst Mut zu machen. Sie hört ihr Herz klopfen. Liebe Mütter, liebe Freundinnen, lasst uns auf unser Wiedersehen anstoßen. Prost! Nach einer kleinen Pause fährt sie fort. Ihr wisst sicherlich, dass Felicitas ein Kind ist, das seit seiner Geburt mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und zwar Schwierigkeiten, die eure Kinder Gott sei Dank nicht kennen. Darüber könnt ihr alle wirklich froh sein. Es gibt aber ein ernstes Problem. Beate spricht schneller. Felicitas ist nicht unser biologisches Kind. Schweigen. Nur die Kinder spielen weiter. Beate versucht, den Müttern ihre Situation verständlich zu machen. Sie bittet sie energisch, genetische Tests machen zu lassen. Die Frauen sind erschreckt. Zur großen Überraschung von Beate sind die Mütter aber dazu bereit. Sogar Ronja Räuber, die einen Sohn hat. Der Nachmittagskaffee weitet sich bis in die Abendstunden aus. Als die Frauen sich von Beate verabschieden, weinen die Kinder vor Müdigkeit. Beate und Konstanze räumen auf. Sie beenden den Abend mit einer Flasche Prosecco. Sie wissen, sie haben noch einen schwierigen Weg vor sich. Eines ist klar: Die Schuldige ist nicht zum Treffen gekommen. Kapitel 9. Inzwischen hat Beate die Kopie des DNA-Tests von Yvonne Propfen und ihrer Tochter erhalten. Die Tests stimmen überein. Das Problem von Beate ist nun, wie sie Susi Schweiger kontaktieren soll. Mutter und Kind sind nicht zum Treffen gekommen. Ihre Intuition sagt ihr, dass das Mädchen, das sie noch nicht gesehen hat, ihr leibliches Kind ist. Patrick sucht nach einem Trick, um Frau Schweiger mit ihrer Tochter Marion zu sehen. Er recherchiert in der Umgebung, in der die beiden wohnen. Der Privatdetektiv erfährt schnell, dass Susi eine alleinerziehende Mutter ist. Nichts Besonderes heutzutage. Konstanze hat eine Idee. Sie besucht Susi Schweiger und bietet ihr ihre Hilfe als Sozialarbeiterin an. Selbstverständlich ist das nicht ganz legal. Und sie hat deshalb ein bisschen Angst vor der Reaktion von Susi Schweiger. »Ich brauche keine Hilfe«, sagt Frau Schweiger. »Ich komme allein ganz gut zurecht.« »Diese Antwort gibt man mir immer wieder. Wir könnten gemeinsam über ihre Situation sprechen. Aber nicht hier draußen. Sie verstehen, die Nachbarn.« Konstanze würde die Wohnung gerne betreten. »Einverstanden«, sagt Susi Schweiger. Konstanze ist erstaunt, dass der Trick so gut klappt. »Ich schaffe das alleine. Ich brauche keine Zeit für mich. Ich brauche sie nicht. Auf Wiedersehen!« Bevor Konstanze geht, hat sie noch eine Bitte. »Dürfte ich vielleicht ihre Toilette benutzen?« Im Badezimmer findet Konstanze zwei Haarbürsten. Eine für Erwachsene, eine für Kinder. Sie nimmt aus beiden Bürsten ein paar Haare und wickelt die Haare, getrennt nach Mutter und Kind, in ein Taschentuch. Sie bedankt sich bei Susi Schweiger, entschuldigt sich für die Störung und geht zufrieden wieder fort. Sie holt ihr Handy aus der Tasche und berichtet Patrick von ihrem erfolgreichen Besuch. Er wird jetzt diese Haare analysieren lassen. Kapitel 10. Beate und Amadeus haben das Gefühl, dass die Zeit stehen bleibt. Gudrun Schuld hat ihnen einen sehr freundlichen Brief geschrieben und das Ergebnis der DNA-Analyse mitgeteilt. Demnach ist sie die leibliche Mutter der kleinen Alanna. Ronja Räuber hat noch nicht geantwortet. Mit wachsender Nervosität wartet Beate auf die Testergebnisse von Susi Schweiger. Beate ist zum Kindergarten gegangen. Sie bleibt vor dem Ausgang stehen, bis die Kinder herauskommen. Sie will Marion, die Tochter von Susi Schweiger, sehen. Marion ist ein hübsches Mädchen. Sie hat braune Haare und dieselben blauen Augen wie Amadeus. Beate kehrt weinend nach Hause zurück. Die Situation wird zum schrecklichen Traum. Sie weiß nicht, wie lange sie diese Unsicherheit noch ertragen kann. Beate fühlt sich mehr und mehr deprimiert. Sie ist immer öfter schon tagsüber müde und schläft regelmäßig auf der Couch im Wohnzimmer ein. Durch das Klingeln des Telefons wacht sie auf. Sie greift nach dem Hörer und hebt ihn ab. Sie hört die Stimme von Patrick Reich. Er hat soeben die Untersuchungsergebnisse erfahren. Wir haben alle Haare untersucht. Marion ist die Tochter von Susi Schweiger. Das ist unmöglich. Die Analysen müssen falsch sein, sagt Beate. Hast du die Ergebnisse von Ronja Räuber? Fragt Patrick, ohne auf die Reaktion von Beate einzugehen. Nein, noch nicht, aber Ronja Räuber hat einen kleinen Sohn, also... Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Nur die Analysen zählen. Rufe sie doch an und sage ihr, dass du schon seit mehreren Wochen auf eine Antwort wartest. Sofort nach dem Ende des Gesprächs mit Patrick ruft Beate Ronja Räuber an. Oh, das tut mir aber wirklich leid. Ich habe das einfach vergessen. Ist es so wichtig für dich? Beate weiß nicht, was sie darauf antworten soll. Patrick findet das Verhalten von Ronja Räuber merkwürdig. Er will versuchen, ihr Angst zu machen. Er ruft sie an. Guten Tag, mein Name ist Patrick Reich. Es handelt sich um eine Untersuchung, die Ihren Sohn und Felicitas Selig betrifft. Frau Beate Selig hat die Absicht, eine offizielle Untersuchung durchführen zu lassen, weil Sie bis jetzt dazu nicht bereit waren. Patrick ist über die schnelle Reaktion von Ronja Räuber mehr als überrascht. Nein, nein, bitte nicht. Hören Sie zu, ich bitte Sie. Der Privatdetektiv hat verstanden. Er legt den Hörer auf, setzt sich bequem in seinen Schreibtischstuhl, zieht mit den Lippen eine Zigarette aus der Packung und lächelt. Im letzten Moment fällt ihm ein, dass er sie nicht anzünden darf. Frustriert konzentriert er sich auf seine Akten. Kapitel 11. Konstanze hat von Kollegen erfahren, dass die Hebamme Rosa Storch drogenabhängig und arbeitslos ist. Sie wartet auf einen freien Platz in einer Entziehungskur. Konstanze hat Rosa Storch versprochen, ihr zu helfen, wenn sie bereit ist, sich mit Beate und Ronja Räuber zu treffen. Patrick Reich hat Ronja Räuber Angst eingejagt. Ich werde sie verklagen. Ich habe Beweise gegen sie. Sie war so erschrocken, dass sie keine weiteren Fragen gestellt hat. Ich danke Ihnen, meine Damen, dass Sie erschienen sind. Setzen Sie sich. Patrick setzt eine ernste Miene auf und schweigt. Sein Schweigen macht Rosa Storch und Ronja Räuber nervös. Er weiß das und nutzt die Situation aus. Nach einer Minute des Schweigens fragt er mit leiser, eindringlicher Stimme: Frau Räuber, wussten Sie, dass Ihr Sohn nicht Ihr leiblicher Sohn ist? Ronja Räuber schweigt. Warum sind Sie dann überhaupt hierher gekommen? Fragt Patrick, der ihr Schweigen richtig interpretiert hat. Es ist so lange her. Ich dachte, dass niemand etwas davon gewusst hat, stottert Ronja Räuber. Wie haben Sie das gemacht? Schweigen. Vielleicht kann uns Frau Storch weiterhelfen, wirft Konstanze mit einem Lächeln zur Hebamme ein. Ich war es. Ich habe die Kinder ausgetauscht. Rosa Storch weint. Sie kann nicht mehr. Sie ist mit den Nerven am Ende. Wie ist es möglich, zwei Kinder auszutauschen? Noch dazu einen Jungen gegen ein Mädchen? Das sieht man doch. Konstanze ist äußerst erstaunt. Das stimmt, aber während der Schwangerschaft wollte Beate nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Sie wollte sich überraschen lassen. Bei der Geburt hat sie viel Blut verloren und ist ohnmächtig geworden. Und dann haben sie die Kinder ausgetauscht, schließt Patrick Reich. Mit dem Einverständnis von Ronja Räuber, fügt Konstanze hinzu. Kapitel 12. Frau Räuber, es liegt in Ihrem Interesse, hier und jetzt die Wahrheit zu sagen. Ich meine, die ganze Wahrheit. Was ist am Tag der Geburt wirklich geschehen? Frau Räuber antwortet nicht sofort. Sie überlegt. Und dann fängt sie an zu reden. Das Reden tut ihr gut. Ich bin 44 Jahre alt, also 41 im Jahr der Geburt von Eddie. Die letzte Chance, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. Ronja Räuber rückt unruhig auf dem Stuhl hin und her. Sie zündet sich eine Zigarette an. Patrick Reich muss sich zusammennehmen. Er würde auch gerne rauchen. Als mein Baby zur Welt kam, sie unterbricht sich mehrere Male. Als mein Kind zur Welt kam, war es nicht so, wie ich es wollte. Und ich wollte einen Jungen. Das habe ich nicht ertragen. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Herr Reich, Sie können das nicht verstehen. Ronja Räuber hört auf zu sprechen und blickt Rosa Storch an. Als Rosa Storch meine Reaktion sah, hat sie mich beruhigt und gesagt, es gibt für alles eine Lösung. Ronja Räuber wird knallrot. Sie möchte am liebsten in der Erde versinken. Im Büro des Detektivs ist es totenstill. Die anwesenden Personen gucken auf den Teppichboden. Nach einer langen Pause fragt Patrick Reich: Wie viel Geld haben Sie, Frau Storch, für den Tausch der Babys gezahlt? Viel Geld. Um damit Ihren Drogenkonsum zu finanzieren, nicht wahr, Frau Storch? Die Antwort von Rosa Storch ist kaum zu hören. Ja, und meine Schulden. Patrick Reich nimmt den Hörer ab, wählt eine Nummer. Bitte, verbinden Sie mich mit dem Büro des Staatsanwalts. Er sieht aus dem Fenster. Normalerweise erfreut er sich an der herrlichen Aussicht auf die Stadt Kassel und an den sich in der Ferne abzeichnenden Bergen. Heute nicht. Er denkt an die Familie Selig, der sehr schwere Zeiten bevorstehen. Beide Familien haben sich vor Prozessbeginn mehrere Male getroffen. Sie suchen nach einer Lösung.